willkommen in der Gegenwart Gottes. Herzlich willkommen, Familie. Herzlich willkommen, Brüder, Schwester, Familie. Wir sind am Herzen Gottes und wir trinken von diesem Strom seiner Gnade, von diesem Strom seiner Liebe, von dem Strom seines Friedens, von dem Strom seiner Freundlichkeit und Güte. Lass dich fallen in diesen Strom. Lass dich fallen in diesen Strom. Er möchte dich heute beschenken. Ich habe den Eindruck, dass jemand da ist, der so viel Unklarheiten in seinem Herzen hat und so viele Fragen. Der Herr schenkt dir jetzt Klarheit. Er schenkt dir jetzt Frieden. Jetzt empfange es. Es ist da. Es ist dieser Raum des Friedens. Dieser Raum des Shaloms. Es breitet sich aus. Und ich möchte dir gerne vorlesen von diesem Strom, von dem schon Hesekiel prophezeit hat. Dieser Strom ist da seit 2000 Jahren, seit Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und uns ist das bewusst, dass wir in diesen Strom des Lebens hineintreten dürfen. Und das steht im Hesekiel 47. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer, auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, denn dieses Wasser dort, wenn dieses Wasser dorthin kommt, und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Dieser Strom Gottes verwandelt auch in dein Leben alles, was salzig ist, in süß. Alles, was schwer ist, in leicht. Alles, was unklar ist, in Klarheit. Dieser Strom ist hier. Er ist hier. Begebe dich im Glauben in diesen Strom. Tauche hinein. Und all das, was salzig ist, wird süß. Heute Morgen war auch die Predigt von Pastor Georg über Psalm 91 und interessanterweise, ich habe den auch aufgeschrieben, das sind so ein paar Verse, und zwar 1 bis 2. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, wer am versteckten Ort des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zum Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf dem ich hoffe. In dieser bewussten Gemeinschaft an seinen Füßen, an den Füßen von Jesus, erleben wir seine Gegenwart. Erleben wir die Süße dieses Stromes. Da ist Schutz. Da ist Heilung. Da ist alles, was wir brauchen. das alles da. Tauche hinein, ganz bewusst, im Glauben. Dieser Strom fließt. Tauche hinein, nicht nur bis zu den Knien, nicht bis zu der Hüfte, sondern ganz, dass du schwimmst in diesen Strom. Schwimme in diesen Strom. Es ist so schön. Es ist so gut. Es ist wunderbar. Oh, es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist umgeben von seiner Herrlichkeit, von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von seiner Freundlichkeit, von seiner Güte. Du bist umgeben und er lebt in dir. Christus in dir. Christus in dir. Du bist eine neue Schöpfung, geschaffen in ihn zu guten Werken, die der Vater seit Anbeginn der Zeit vorbereitet hat. Und die Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Diese Söhne, die Himmelsbürger sind, die hören, was der Vater sagt, die Dinge dekretieren, wie ein König dekretiert, und die Dinge passieren. Du bist kostbar. Du bist teuer erkauft mit dem Blut des Lammes. Mit dem Blut des Lammes. Du bist so wertvoll. Du bist so geliebt. Und Gott hatte einen Plan für dich heute und jetzt in dieser Zeit. Du bist gedacht, diese Welt zu verändern. Diese Welt zu verändern. Nicht auf den Umständen zu schauen, sondern permanent in diesem Strom zu schwimmen und an dem Tisch des Herrn zu essen. An dem Tisch des Herrn zu essen, diese gute Speise, dieses wundervolle Menü. Da gibt es ganz viele Menügänge. Viel mehr als in einem Edelrestaurant. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Steh auf und werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir. Amen. Steh auf, starker Sohn, starke Tochter. Steh auf, steh auf, steh auf. Dir ist alles möglich. Alles ist dir möglich. Steh auf und werde Licht. Amen. Das ist ein Geschenkkasten. Und ich habe das mitgebracht, damit uns deutlich wird, was für ein Geschenk wir wirklich bekommen haben. In diesem Geschenk ist ein Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel, der ist natürlich nur symbolisch jetzt, hast du das Recht, jede Tür zu öffnen und jede Tür zu schließen. Ist dir das bewusst, was du von ihm geschenkt bekommen hast? Jede Tür, die aufgeschlossen werden muss, weil wir Weltveränderer sind, kannst du aufschließen. Und jede Tür, die geschlossen werden muss, kannst du schließen, weil du den Schlüssel hast. Und weil er dir den Schlüssel gegeben hat, die ganze Vollmacht zu öffnen und zu schließen, liegt definitiv in deiner Hand. So viel Vertrauen hat der Herr in dich, dass er dir diesen Schlüssel anvertraut hat. Aber er hat dir, das ist ja symbolisch hier, noch mehr gegeben. Und deswegen habe ich hier noch einen wunderbaren Zettel drin. Da steht was drauf. Das ist der Name, der über allen Namen steht. Und da werde ich dir gleich aus der Schrift was zu vorlesen. Dieser Name, der ist gewaltig. Der ist der absolute Hammer, weil dieser Name nämlich dieser Schlüssel ist. Mit diesem Namen kannst du alles machen. Und ich lese mal aus der Schrift. 1. Johannes 3,23. Und das ist ein Gebot, sagt Jesus, oder sagt er zu uns, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, an diesen Namen, und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das ist ein Gebot, dass wir an den Namen glauben. Und mir wurde, weil ich dieses Buch von Kenyon in die Hand wieder genommen habe, der wunderbare Name Jesus, ganz neu deutlich, dass wir hier nicht nur irgendwie mal, wenn wir beten, so einen Namenszusatz machen. Also wir beten irgendwas und dann, damit das sich gut anhört, packen wir einfach in Jesu Namen noch hinten dran. So klingt doch gut, oder? Nee, das ist irgendwie nicht so das, was hier eigentlich gesagt wird. Wir lesen mal Johannes 14, 13 und 14 nach der guten Nachricht. Wenn ihr dann, und jetzt spricht Jesus, in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ah ja. Und er bekräftigt nochmal in Vers 14, ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, also auf diesen Namen, dann werde ich eure Bitte erfüllen. Hier kommt wenig von Glauben vor, hier kommt wenig davon vor, was man sonst noch alles in Gebeten irgendwie bitten und beten muss und Wörter und noch mehr Wörter und ich meine ganze Ansammlung von Wörtern. Hier steht, dass wir seinen Namen benutzen sollen. Und ist euch mal aufgefallen, dass Petrus, wir machen mal Petrus vor Pfingsten. Petrus vor Pfingsten war, manchmal hatte der eine ziemliche Klappe. So, und dann war er wieder sehr, so klein mit Hut, sage ich jetzt mal. Aber nach Pfingsten war der anders drauf. Nach Pfingsten war der total kühn. Jetzt könnten wir denken, ja, es ist jetzt der Heilige Geist und das ist natürlich dann ganz klar und so. Aber was macht der, nachdem er da seine Spezialpredigt gehalten hat? Der geht an dieser schönen Pforte vorbei und was macht er da? Ja, der heilt da einen, genau. Apostelgeschichte 3,6, da sprach Jesus, Silber und Gold habe ich nicht. Aha, okay. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und jetzt kommt's. Im Namen Jesu Christi steh auf. Der hat da nicht gebetet, stundenlang oder so. Der hat diesen Namen benutzt, so als würde Jesus an seiner Stelle zu dem Gelähmten sagen, dass der aufstehen soll. Weil Jesus hat das sowieso immer so gemacht. Nun frage ich dich, was für eine Macht oder Kraft oder Vollmacht ist denn hinter diesem Namen? Da muss ja volle Kanne Power hinter sein. Sonst kann man doch nicht einfach sagen, ich habe hier kein Gold, ich habe hier kein Silber, du willst zwar bettelst hier und so, aber was ich hier habe, ich habe was. Und das benutze ich einfach. Ich spreche diesen Namen aus. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Das ist der Hammer. Dieser Name, den du da hast, das ist der absolute Oberhammer. Der funktioniert wie ein Schlüssel. Den steckt man nämlich auch nur in ein Schlüsselloch und dreht das um und schwuppsdiwupps geht die Tür auf. In diesem Namen ist so viel Kraft. Deswegen sagt er zum Beispiel in Johannes 16, jetzt mal 23 und 24, ich lese nochmal nach Gute Nachricht. Ich versichere euch, danke Jesus, dass du das auch noch unterstreichst, Der Vater wird euch alles geben, worum ihr ihn bittet, weil ihr es in meinem Namen tut. Aha. Und euch auf mich beruft. Wir berufen uns nicht auf uns. Bisher habt ihr überhaupt gar nichts in meinem Namen gebeten. Nee, ist klar, brauchten sie ja auch nicht. Der war ja auch die ganze Zeit noch da, als er das gesagt hat. Aber es kommt ja die Zeit, und das wusste Jesus, wo er nicht mehr da ist. Bittet und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Sie sollen diesen Namen benutzen an seiner Stelle. Und Pastor Georg hat da schon mal, weiß ich nicht, ob da eine ganze Reihe drüber gemacht hat, aber ich kann mich da noch dunkel dran erinnern, dass er versucht hat, auch rauszuarbeiten, was denn hinter diesem Namen steckt sozusagen. Gott hat ja Jesus diesen Namen, der über allen Namen ist, sozusagen verliehen. Und damit ist dieser Name nicht nur über Krebs gesetzt oder über irgendeinem Umstand gesetzt oder so. Dieser Name ist alles das, was du dir überhaupt, kannst ja die Bibel ein bisschen durchlesen, was da Jesus alles gemacht hat. Da wird dir schon ziemlich klar, was für eine Autorität der ja hat. Der geht da auf dem Wasser, ne, der treibt da irgendwelche Dämonen aus, der macht da Kranke gesund, die Leute hopsen da rum, der wird bedroht, dann geht er mitten durch die Menge durch und all sowas. Das alles macht ja Jesus aus. Das macht ja diesen Namen aus. Aber du darfst den benutzen. Benutzen. Nein, du sollst ihn benutzen. Nein, du musst ihn sogar benutzen. Damit es eine Veränderung gibt, damit es durchbricht sozusagen, ist dieser Name nicht nur nützlich, der ist auch nötig. Weil die Mächte der Finsternis diesen Namen nämlich kennen. Und das Interessante daran ist ja, dass die tatsächlich zurückweichen vor diesem Namen. Ohne dass man darum diskutieren muss. Das ist die Totalpower. Der Name hat die totale Power. Allmacht, ja, genau, Allmacht. Totale Hammerpower. Ich habe mir hier ein, wollen wir mal Seite 48 hier aus diesem Buch. Ich lese mal aus diesem Buch. Weil uns diese Autorität tatsächlich verliehen wurde, handeln wir als Christi Repräsentanten. Genau. Außerdem lebst du ja sowieso nicht mehr. Bist ja gestorben. Du bist auf diesen Namen sogar getauft. Du bist eingetaucht in diesen Namen. Und wir handeln als Repräsentanten. Zuallererst tun wir das, gegründet auf unser Geburtsrecht. Du bist nämlich ein Kind Gottes. Zweitens, gegründet darauf, dass wir in diesen Namen hineingetauft wurden. Das ist ja auch schon mal richtig wichtig. Wenn man so in so einen Namen so eingetaucht wird, dann ist man von diesem Namen komplett umkleidet. Und drittens, da wir dieses legale Recht, ja seinen Namen zu gebrauchen, weil uns dieses Recht verliehen worden ist. Weil Jesus das ja gesagt hat, dass sie das legale Recht, diesen Namen zu benutzen. Du darfst an seiner Stelle handeln. Letztendlich tun wir dies gegründet darauf, dass wir als Botschafter sogar ausgesandt wurden, um unter den Nationen seinen Namen zu verkündigen. Diesen Namen zu verkündigen. Was dahinter steckt, hinter diesem Namen. Ja? Und wenn wir die Schrift weiter zu diesem Namen mal studieren, dann merken wir, nehmen wir mal Markus 16, 17. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Jesus hat das übrigens tatsächlich genau so gemacht. Er ist ja im Namen des Vaters gekommen, auch wenn er das nicht immer erwähnt hat, aber das war irgendwie völlig klar. Und deshalb sind die Dämonen einfach, die sind einfach weg. Da wurde ja nicht lange rumdiskutiert mit denen. Weg, weg. Wenn wir die Macht, eine dämonische Macht über einer Person brechen in Jesu Namen, müsste das eigentlich schon völlig ausreichen, weil wir den Namen benutzen. Nicht, weil wir 1000 Wörter machen, ja, sondern weil wir den Namen benutzen und sagen, jetzt ist Schulz, in Jesu Namen natürlich. Jetzt ändert sich hier was, wegen diesem Namen. Jetzt ist hier mal Schluss mit lustig, weil ich diesen Namen einsetze. Und damit ist es so, als würde Jesus es tun. Als würde es durch ihn gerade in dem Moment gesprochen werden. Und weil da so viel Autorität hinter ist. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Wenn wir was Tödliches trinken, wird es uns nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Jetzt lese ich mal Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihnen einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Christus der Herr ist. Deshalb hast du diesen Namen und deshalb hast du diesen Schlüssel. Und das Interessante ist ja, dass wir, wenn ich euch fragen würde, was denn jetzt so da mal dein Privatbesitz ist, dein natürlicher Privatbesitz, dann würdest du das mir sicherlich erzählen können. Dann würde Rainer sagen, also ich habe ein Haus, ein Auto, ich habe was weiß ich, so und so viel Geld auf meinem Bankkonto oder auch nicht oder was auch immer. Ne? Ich habe, heute hat er ja Geschenke gekriegt von mir, noch so und so viel Besteck, Zeugs. Also das besitzt er alles, das wüsste er. Und du sicherlich auch. Aber die Frage ist immer, kennen wir unseren übernatürlichen Besitz? Kennen wir den wirklich? Ist uns das bewusst, was du da besitzt? Man könnte ja denken, es ist nur ein Name. Aber es ist nicht nur ein Name, der aus irgendwelchen Buchstaben besteht, sondern das ist eine Power, das ist eine Kraft, das ist eine Energie. Damit passiert was. Und was ich bei Petrus glaube, das lese ich auch noch mal hier aus dem Buch. Vom Obergemach, also wo die ja gewartet haben, bevor Pfingsten sozusagen dann startete, machten sich Männer und Frauen auf, um kühn vom Namen Jesu Zeugnis abzulegen. Was hinter diesem Namen steckt sozusagen. Und jetzt lese ich noch zwei Zeilen hier weiter. Petrus, der zitternde und angstvolle Petrus, ist nun mit einer Kraft und Furchtlosigkeit angetan, die unerklärlich ist. Er geht hinaus, tritt dem Hohen Rat entgegen, dem Senat, der Hohen Priesterschaft, mit einer Kühnheit, die uns in Staunen versetzt, richtig? Ich glaube, er hat eine Entdeckung gemacht, dass dieser Name ihn nämlich abdeckt und dass dieser Name ihm die Türen öffnet. Und da kann ja auch gerne ein hoher Priester kommen oder eine Krankheit oder ein Dämon oder ein ich weiß nicht was. Ich habe den Schlüssel, sagt Petrus vielleicht so innerlich. Da kannst du jetzt mal sappeln, was du willst, lieber hohe Priester. Du kannst mich auch ins Gefängnis stecken. Kannst du alles gerne versuchen. Ich habe den Schlüssel. Es ist so. Das sollte uns bewusst sein. Ich habe diesen Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Wirkt ein bisschen unscheinbar, würde ich sagen. Super Power dahinter. Und das hat Petrus echt geschnallt. Das hat den kühn gemacht, dass er sich sagte, da, wo die vorher wirklich echt, die hatten ja echt Angst. Ja, verständlicherweise, weil das hatten sie ja irgendwie überhaupt noch nicht richtig zu Ende kapiert. Und in Apostelgeschichte 3,16 liest man dann, also jetzt unterhalten die sich da ja mit dieser Priesterschaft und so, auf den Glauben an diesen Namen hin hat sein Name, jetzt geht's nämlich los, diesen hier stark gemacht. Die unterhalten sich ja jetzt über den, der da sozusagen, der Lahme ist ja jetzt, springt da ja jetzt rum und hüpft da rum und so. Und keiner kann sich das wirklich erklären, was hier wirklich passiert ist. Aber das muss ja untersucht werden, also vor den Hohen Rat. Und naja, man muss das ja jetzt aufklären, die Sache. Und auf den Glauben an diesen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. So, und nachdem das jetzt passiert ist, geht es in der Apostelgeschichte weiter. Ich schlage hier mal mein Buch auf, weil das habe ich mir nicht... Also die sind ja not amused, ne? Die da von, die beim Hohen Rat und so, ne? Das finde ich ja überhaupt nicht gut. Deswegen fragen sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Sehr interessante Frage, ne? Oder? Also durch welche Kraft, finde ich, ist eine berechtigte Frage. Wo nimmst du die Kraft her, Petrus, das zu tun? Aber zu fragen, in welchem Namen habt ihr das getan? Ist es jetzt mir noch nie aufgefallen, dass das da steht, aber steht da. Ist auch nicht neu dazugekommen, steht schon länger da. So, und dann, und es geht hier weiter in Vers 12, wir sind Apostelgeschichte 3, 4, habe ich gerade eben Vers 8 gelesen, jetzt lese ich mal Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist in keinem anderen Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Aha, naja, das kriegen Sie jetzt als Erklärung. Jetzt geht's mal in Vers 17 in der gleichen Abteilung weiter. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihn ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen sprechen. Interessant, oder? Dass die unterhalten können, die sich ja gerne. Gerne kleine Unterhaltungen führen, aber diesen Namen, den dürfen sie nicht mehr benutzen. Das haben sie wohl geschnallt, dass das ziemlich gefährlich ist. Deshalb haben sie sie bedroht. Das interessiert die aber überhaupt nicht, weil es nämlich weitergeht in Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh an ihre Drohung. Verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Yes! Juhu! Yippie! Und als sie das gebetet haben, ja, bebt ja die Städte, habt ihr vielleicht schon mal gelesen, ne? Also das war ziemlich, ziemlich heftig. Und da gibt's noch eine Stelle, da sagt Gamaliel nachher was. Wir sind jetzt in Kapitel 5. Da sagt er zum Beispiel, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Das kann man jetzt ganz schlimm finden, dass man Schmach leiden muss. Aber wenn man das mit diesem Schlüssel kapiert hat, dann weiß man, ja, das kommt schon vor, dass wir echt angefeindet werden wegen diesem Namen. Aber erinnere dich gut daran, dass du diesen Schlüssel hast. Und der wird dir nicht weggenommen. Und mit dem kannst du einfach weitermachen. Den Namen darfst du weiter benutzen. Ganz egal, was er dir vielleicht zwischenzeitlich auch für Schwierigkeiten machen könnte, egal, mach einfach weiter. Sie benutzen diesen Namen auch weiter. Und ich glaube, dass sie etwas verstanden haben in der Apostelgeschichte, dass es relativ simpel ist, Dämonen auszutreiben oder die Mächte der Finsternis zur Seite zu schieben, in welcher Form auch immer, weil sie diesem Namen vertraut haben. Der Kraft, die dahinter ist. Nicht ihren vielen Wörtern, die sie vielleicht zusammensammeln könnten im Gebet, sondern dem Namen dieses Vertrauen ausgesprochen haben. Dass in dem Moment, wo wir an seiner Stelle handeln, das können wir ja auch mit unserer Hand tun, wir können jemand die Hand auflegen, wir müssen das aber nicht zwingend tun, wir können auch so sprechen. Aber wenn wir wissen, wer uns da abbeckt sozusagen oder abdeckt, dann ist das total simpel, weil es ist ja sein Job, ist ja sein Name, ist ja nicht meiner, ist ja seiner. Und wenn wir nochmal zurück zum Anfangsvers gehen, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus, dass wir diesem Namen glauben und vertrauen und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat, dann ist das hier ja verknüpft tatsächlich mit dem Namen und mit der Liebe. Weil Jesus sagt einerseits, wir sollen diesen Namen benutzen und andererseits ist dieses Gebot der Liebe auch da. Und ich finde, Jesus ist ein so wunderbares Vorbild für die Liebe. Dem war irgendwie nichts zu schwer, nichts zu hoch, nichts zu lang, nichts zu kurz, keine Ahnung. Und wenn der umringt war von Tausenden von Menschen, dann hat er nicht irgendwann gesagt, so und jetzt muss ich mal was trinken, was essen, jetzt muss ich mal schlafen, jetzt muss ich mal irgendwie, jetzt ist die Session zu Ende. So, das hat er nicht gemacht. Das war manchmal stundenlang und immer wieder. Und er hat es als Mensch ja nicht mit menschlicher Kraft getan, sondern hat es mit der Kraft getan, die er von oben hatte, vom Vater. Auch für dich gilt, die Liebe, die er als Vorbild für uns ist und auch die er uns geschenkt hat, die kannst du aus eigener Kraft sowieso nicht herstellen. Die musst du dir weiter schenken lassen. Aber, weil es ja auch ein Geschenk ist, bekommst du sie auch. Auch danach strecken wir uns immer wieder neu aus. Weil in der Liebe, und das wissen wir, Kraft ist. Wäre da keine Kraft drin, würdest du überhaupt gar nicht gerettet sein. Denn die Liebe Gottes war es ja, die zu dir eine Beziehung wieder haben wollte. Und wir sind ja alle in die Irre gegangen. Aber weil du jetzt in die Irre gegangen bist, hat Gott ja nicht dir den Rücken zugekehrt und sagt, okay, Leute, wir sind eh zu dritt. Vater, Sohn, Heiliger Geist, das muss jetzt reichen. Die sind so schlecht drauf, das lassen wir jetzt einfach mal. Das bringt auch sowieso nichts. Das ist vergebene Liebesmüh mit denen. Das hat er ja nicht getan, das hat er auch nicht gesagt. Er hat sogar das Beste hergegeben, was er hatte, nämlich Jesus. Der ist auch freiwillig hier runtergekommen, das muss man natürlich auch mal so sehen. Also es ist ja nicht so, dass er den einfach nur runtergeschmissen hat und gesagt hat, so, du machst das jetzt hier, sieh mal zu, wie du mit denen da klarkommst, ne? Sondern Jesus ist schon freiwillig gekommen und er hat auch hier unten ganz gehorsam seinen Dienst getan. Ganz gehorsam, bis zum Letzten. Wegen dir und wegen jedem von uns. Hat er sich wirklich aufgeopfert? Diese Liebe hat sich so aufgeopfert. Im 1. Korinther können wir immer wieder, und ich glaube, es ist manchmal ganz gut, wenn man das ab und zu mal wieder hört, was da so über die Liebe steht. Die Liebe ist geduldig, weil Gott geduldig ist mit uns. Oh boah, ich bin so froh, dass der geduldig mit mir ist. Also ehrlich, Leute, nee, wirklich. Also ich bin manchmal nicht so geduldig und ich muss mir manchmal wirklich durch die Liebe Geduld schenken lassen. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Das kommt jetzt hier wieder gute Nachricht. Sie eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt auch nicht. Sie spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Und sie trägt das Böse nicht nach. Ja, Halleluja, Herr, da haben wir noch Luft nach oben, ne? Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt niemals auf. Ein Glück, dass die Liebe niemals aufgibt. Dass sie dich niemals aufgibt. Niemals, okay? Niemals. In jeder Lage vertraut und hofft sie in jeder deiner Lage. Vertraut sie dir und hofft immer noch, weil sie eine Kraft ist. Das steht hier nicht, aber das sage ich jetzt gerade. Hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Das ist doch wow, oder? Das ist doch einfach wow. Das ist Jesus. Das ist Papa. Das ist auch der Heilige Geist. Die lieben nicht selbstsüchtig. Sie haben immer uns im Blick. Und was Jesus sich wünscht, ist ja nicht nur, dass wir diesen Namen benutzen, Türen auf- und zuschließen, sondern dass wir das tun, damit andere in Freiheit kommen. Du kannst ihn auch für dich benutzen, natürlich. Ja, weil wenn du nicht in Freiheit bist und keine Ahnung hast, dass du so einen Schlüssel hast, ich sag euch, dann geht's auch richtig schlecht. Könnt ihr mal Leute fragen, die sich im Gefängnis eingezwängt fühlen, wie die sich fühlen. Das fühlt sich nicht gut an. Aber, und deswegen sollst du ihn ja auch für dich selbst auch mitbenutzen, aber du sollst ihn vor allen Dingen auch für die anderen benutzen, damit sie alle in diese Freiheit kommen. Alle. Und damit es allen gut geht. Und das geschieht, was du ja auch gesagt hast, ne? Dass das Bittere süß wird. Dass das Salzige einfach nicht mehr salzig schmeckt. Wobei wir natürlich das Salz der Erde sind. Also alle diese Vergleiche hier, manchmal hinken die ja so ein bisschen hin und her. Aber das ist seine Liebe. Krass. Und das ist sein Name. Das ist sein Name. Vater, und ich bete jetzt einfach, dass wir ganz tief wirklich erkennen, was du uns da geschenkt hast. Was wir da für ein Pfund in unserer Hand halten. Und wie einfach das eigentlich ist. Wir vertrauen einfach auf deine Kraft. Wir vertrauen einfach auf deinen Namen. Auf die ganze Power, die dahinter steckt. Auf die ganze Liebe, die damit verbunden ist. Oh Jesus, danke. Danke, danke, danke. Wir binden und wir lösen, Herr, so wie du es aufgetragen hast. Jede Macht der Finsternis, jede Macht der Finsternis ist besiegt durch den Namen von Jesus. Oh, wie wir dich preisen. Oh, wie wir dir danken. Und Herr, ich bete, dass wir das auch gerade in der nächsten Woche, dass wir das wirklich anwenden, dass wir das ausprobieren, dass wir das benutzen, dass wir ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes diesen Namen testen. Also man muss den nicht testen, weil der funktioniert, aber dass wir ihn ausprobieren, dass wir ihn einsetzen, anwenden. Halleluja. Halleluja. Amen. Bist du froh, dass du diesen Namen hast? Okay. Sehr schön. Ich bin jedenfalls froh, dass ich ihn habe. Und nachdem ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, habe ich gedacht, das würde ich wirklich, wirklich gerne mit euch teilen. Dass wir das nochmal wieder in den Blick ziehen, sozusagen. Was das für eine Power ist. Ja? Was das für eine Power ist. Herr, du möchtest nicht, dass wir krank sind. Du willst nicht, dass wir Schmerzen haben oder dass es uns nicht gut geht. Lass uns mal Folgendes machen. Wenn jemand hier im Raum ist, der jetzt zum Beispiel weiß, dass er jetzt Schmerzen hat, also nicht hatte und auch nicht vielleicht morgen wieder welche hat, sondern jetzt, ich rede von jetzt, dann trau dich einfach mal und steh auf. Gut, so, jetzt ist es ja in der Regel so, dass neben dir auch irgendeiner steht oder hinter dir oder vor dir ist auch meistens einer. Vielleicht könntest du mal der Person sagen, wo der Schmerz ist. Nur wo. Wo. Nur wo. Nur wo. Es ist, ich will nichts weiter wissen, nur wo. Wenn du das weißt, reicht es. Stehst du, Sabine? Okay, gut, okay, gut, gut, okay. Wo? Okay, wir wissen jetzt wo. Das reicht völlig aus. Und wir wissen, welchen Namen wir haben. Ist das auch klar? Okay, gut, super. Was machen wir jetzt? Beten wir jetzt ein langes Gebet? Nein, danke, das hat schon mal funktioniert, das ist schon mal angekommen. Der Lehrer überprüft gerade, ob es funktioniert hat, was er gepredigt hat. Okay, das heißt, wir benutzen diesen Namen, über den ich eben gesprochen habe, und sagen zu diesem Schmerz, weil um was anderes geht's ja jetzt hier gerade nicht, dass dieser Schmerz weichen muss, richtig? Okay, gut, das sind ja jetzt nicht so viele Wörter. Also, in Jesu mächtigem Namen. Schmerz, weiche. So ist es. Weiche. Weiche. So, lass du die Kraft Gottes, die du ja auch hast und die hinter diesem Namen ist, da reinfließen. Deswegen hast du vielleicht die Person auch gerade angefasst. Und jetzt darf die Person mal bitte überprüfen, ob sie noch Schmerzen hat. Das kann man ja unterschiedlich testen. Wenn der Schmerz weniger geworden ist, was glauben wir dann? Oh ja, Anja hat so wahnsinnig gut aufgepasst hier vorne, yes! Dass der Name Jesus das gemacht hat. Und das würde doch automatisch bedeuten, dass wir dann sagen, danke. Danke, Jesus. Danke. Und da überlegen wir doch jetzt nicht, ob der Schmerz jetzt wiederkommt. Nehmen wir mal an, es wäre so. Was würden wir dann wohl machen? Anja, was machen wir dann? Dass er es gemacht hat. So ist es. Wir danken, dass er es gemacht hat. Denn was hat Jesus mit Kranken gemacht? Geheilt. Wir machen das manchmal so was von kompliziert. Wisst ihr, ich habe mal das Wort untersucht, nach wenn da steht, und Jesus heilte alle oder Jesus heilte überhaupt oder so. An der Stelle stehen ja verschiedene griechische Wörter und da steht zum Beispiel auch das Wort manchmal Therapeio. Das ist ein Wort, das hat mit Therapie zu tun. Und das hat damit zu tun, dass es manches, es gibt auch ein anderes Wort noch, Iao Mai, oder das müsste ich jetzt nachgucken, wer ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Es gibt so ein Wort, da macht es Klick, alles ist weg. Dann gibt es Therapeio, das ist so ein bisschen, also, das ist so ein mit so ein bisschen Zeit verbunden, das ist so ein Prozess, ja. Aber Jesus heilte alle. Versteht ihr? Jesus heilte alle. Was macht jetzt da dein Dingsbums da, dein was auch immer, ich wusste ja nicht, was das da war. Wunderbar. Er macht da irgendwas. Er macht da was. Das ist, genau, er macht was. Genau. Wo hatte denn Ischel, du standst glaube ich auch, wo war dein, also wenn du es sagen machst natürlich. Herz ist weg, genau, ist weg. Und dein Name, ich kann den schreiben, aber den kann ich nicht aussprechen. J-A-O-J-O-A. Joan. Sag nochmal. Joao. Ja, Joao. Ja, das sind so 1000 Vokale. Wunderbar. Joao. Ja, das klingt doch eigentlich auch richtig gut, ne? So. Joao. Genau. Ja, Johannes, natürlich, aber für dich ist es ja dein Name. Hattest du irgendwie Kopfschmerzen? Gedanken. Die solche Gedanken. Das ist der Name. Ich sag euch eins, dieser Name funktioniert. Und der funktioniert viel besser als diese ganzen zusammen sortierten, wunderschön ausformulierten, sich 3 Tage überlegten Gebete, ja, wo Leute dann, und jetzt musst du gehen und du musst jetzt, ja, und der Dämon muss weichen und ich stehe auf im Jesu Namen. Zwischendurch erwähnen wir den Namen dann auch, das ist natürlich auch ganz wichtig, das haben wir auch gelernt. Und ja und nein und schack und bumm und Schrei und Kreisch und du denkst so, sag mal, Leute, was ist denn das hier? Das hat Jesus nie so gemacht. Herr, vergib uns. Herr, vergib uns doch einfach. Lass uns doch mal zum Basic zurück und das mal auf die simple Art machen. Und wenn ihr jetzt mal so, ihr könnt ja, wenn ihr in der Schule zum Beispiel seid oder wenn ihr dieses Abo habt für die Gottesdienste und ihr würdet mal Pastor Georg beobachten, das habe ich dann natürlich danach auch gemacht und dachte, das muss ich jetzt mir mal angucken, wie der das eigentlich immer so macht, auch wenn ich ihm 100.000 Mal schon zugeguckt habe. Der benutzt diesen Namen andauernd. Andauernd. Und wenn ein Wunder passiert ist, dann sagt er immer, danke Jesus. Und er benutzt den Namen, aber solange wir in unserem Mindset immer haben, der hat den da nur angehängt, so weil man das so macht als Christ. Das glaube ich, mittlerweile glaube ich das überhaupt nicht mehr, weil das verwässert ja alles, sondern der benutzt den Namen, weil der genau weiß, was dieser Name kann. Das kommt, da kommt es her, weil er etwas verstanden hat. Und probier das mal in deinem ganzen Umfeld aus, wo du wirklich Veränderungen, wirklich ernste Veränderungen brauchst. Wo wirklich Dinge mal zugeschlossen werden müssen. Wo mal jetzt mal Schluss ist mit lustig. Ja? So. Wo wir einfach dann mal sagen, so, das ist jetzt mal abgeschlossen in Jesu Namen. Da kommt keiner mehr durch. Da ist ein Stopp. In Jesu Namen wohlgemerkt. Ja? Und ohne, dass du da noch lange rum lamentierst und machst und tust und dann nochmal, und so wie ich eben fragte, Anja, na, was machen wir denn dann? Hey, wir danken. weil dieser Name eine Garantie ist. Das wäre ja so, als wenn ich den Namen benutze, anschließend passiert erstmal nichts. Kommt ja auch vor, dass manchmal noch nicht sofort das im sichtbaren Bereich ist. Und wir dann denken, hat nicht funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne? Hat nicht, dieser Name funktioniert nicht. Okay, dann machen wir es halt nochmal. Vielleicht benutzen wir ein bisschen anders. Wir sagen Jesus Christus von Nazareth. Oder wir schreien das ganz laut oder so. Ja, das ist es ja nicht, sondern sie glauben an den Namen und damit ist die Sache geritzt sozusagen. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du uns was gegeben hast, was einfach nur genial ist. Halleluja. Amen. Amen. Gott. Damit kannst du jetzt nach Hause gehen. Damit darfst du jetzt tätig werden. Werde zum Täter des Wortes. All die Verheißungen kannst du aus dem Buch nachlesen. Dann weißt du ganz genau, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Und ich sag's dir, es funktioniert. Da kannst du anschließend berichten. Toni, du wolltest uns noch irgendein Zeugnis sagen. Ja, mach das doch mal hier. Also Irina hat mir die Telefonnummer von einem Übersetzer gegeben und ich habe da angerufen. Und dann hatte er... Ein Dolmetscher und Übersetzer. Ich habe angerufen, habe gesagt, na, ich komme gleich vorbei. Er war mit einverstanden, ich stehe vor der Tür, ist verschlossen, macht keiner auf. Dann habe ich ihn angerufen, dann kam er halt mir entgegen. Ja, ich bin noch mal eingeschlafen. Ich habe gefragt, sind Sie krank und so? Ja, und ich durfte für ihn beten. Nächsten Tag kann ich das Schreiben abholen und bin extra später gefahren. Die Frau hat gesagt, er ist in der Stadt. Und dann hat er mir erzählt, also das Schreiben, normalerweise kostet es 30 Euro, aber ich brauche bloß 20 bezahlen, weil ich habe ihn gesegnet. Das ging ihm gut. Ist ja super schön. Ist ja total klasse. Super, Halleluja. Ja, willst du auch noch ein Zeugnis erzählen? Wir sind in Jesu Namen. Egal was, wenn du sagst in Jesu Namen, dann einfach diese Erwartung, dann es ist schon geschehen. Und das ist so einfach. Unsere mittlere Tochter, sie war 3 oder 4 Jahre. Und sie hat gesehen, wie ich gebetet habe in Jesu Namen. Und dann, wir waren im Gottesdienst und kamen wir nach Hause und bei meiner Mutter, ihrer Oma, sie hatte irgendwelche Bauchschmerzen. Und dieses kleine Kind, ja, sie nimmt ihre Hand so, geht auf Oma, in Jesu Namen bist du geheilt. Bei Oma, solche Augen. Und bei Oma waren alle Schmerzen weg. Und das ist wirklich so simpel, so einfach, das funktioniert. Und wenn zum Beispiel, wenn versucht man, sage ich jetzt zum Beispiel, jetzt gebetet in Jesu Namen, ja? Und Schmerzen, das ist Lüge, die sind da und so. Und zum Beispiel persönlich bei mir, ja? Ich meine, ich lache schon. Wenn irgendwelche Anzeige, ja? Ich sage, Satan, du bist so doof in Jesu Namen, du bist besiegt, verschwinde. Und dann geschieht das einfach. Und wenn jetzt zum Beispiel nach ein paar Stunden versucht man schon ein bisschen leiser, ich sage, Mensch, das Kind immer noch nicht begriffen. In Jesu Namen, Schluss. Und dann ist es. Leute, das ist wirklich einfach und das ist gut. Noch nicht, immer noch nicht. Ja, also genau, ja. Also das ist wunderbar. Das ist einfach herrlich. Gut. Okay.